Cause it's new for dish, baby. Mein Girl, nicht nur für diese Nacht. Baby, glaub mir, ich hab mein halbes Leben mit dir verbracht. Du bist mein Girl, du bist mein Stern, du bist alles, was ich gern. Maya, ich bin immer bei dir, scheißegal, ob nah oder fern. Nur für dich schreib ich diesen Song. Und Baby, glaub mir, was ich sag, kommt aus meiner Seele auf. Und du hast mein Leben nicht versaut. Als wir durch die City gingen, hat die ganze Stadt gestaunt. Und Baby, ich brauch dich so sehr. Ich bin die Träne und du bist mein Meer. Bitte nimm mich in den Arm und zwar fester. Du bist meine Ex, trotzdem meine Schwester. Ich kämpf um dich und ich lass dich nicht mehr los. Lady, was ich für dich fühle, ist grenzenlos. Yeah.